Lass die Finger vom Weihnachtskalender, lass die Finger vom Weihnachtskalender. Alle Eltern schreien nein, es muss Dezember sein. Lass die Finger vom Weihnachtskalender, lass die Finger vom Weihnachtskalender. Alle Eltern schreien nein, es muss Dezember sein. Es ist noch nicht Dezember, das find ich wirklich Mist. Denn ich hab nen Kalender, der ganz besonders ist. Und noch am 1.12. nehm ich's mir ganz fest vor, die Tage abzuwarten, so wie es sich gehört. Lass die Finger vom Weihnachtskalender, lass die Finger vom Weihnachtskalender. Alle Eltern schreien nein, es muss Dezember sein. Lass die Finger vom Weihnachtskalender, lass die Finger vom Weihnachtskalender. Alle Eltern schreien nein, es muss Dezember sein. Am zweiten Tag noch einsam, halte ich die Finger still, weil ich die anderen Tage noch Türchen öffnen will. Das ist nicht allzu einfach, denn Süßes mag ich sehr. Und diese kleinen Türen, die locken mich zu sehr. Lass die Finger vom Weihnachtskalender, lass die Finger vom Weihnachtskalender. Alle Eltern schreien nein, es muss Dezember sein. Schreien nein, es muss Dezember sein. Lass die Finger vom Weihnachtskalender, lass die Finger vom Weihnachtskalender. Eltern schreien nein, es muss Dezember sein. Lass die Finger vom Weihnachtskalender, lass die Finger vom Weihnachtskalender. Alle Eltern schreien nein, es muss Dezember sein. Ich schaff's noch bis zum 5., dann ist es endgültig aus. Ich öffne auch das Türchen vom Tag des Nikolaus. Ich bin ja auch kein Spießer, bin revolutionär. Und schon am 7.12. ist der Kalender leer. Lass die Finger vom Weihnachtskalender, lass die Finger vom Weihnachtskalender. Alle Eltern schreien nein, es muss Dezember sein. Lass die Finger vom Weihnachtskalender, lass die Finger vom Weihnachtskalender. Alle Eltern schreien nein, es muss Dezember sein. Großartig!